Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Hartwig Tegler hat den düsteren Dokumentarfilm Pre-Crime für uns gesehen. Außerdem Michael Haneke's Happy End. Und die Vorstellung der neuen Filme beginnte aber mit dem Science-Fiction-Thriller What Happened to Monday. Die Welt in What Happened to Monday dystopisch zu nennen, wäre untertrieben. Haben Sie sich schon einen Namen überlegt? Es sind 7 viele Wochentage. Also nennt Terence die 7 Weisen Monday, Tuesday, Wednesday und so weiter. Es herrscht rigide Ein-Kind-Politik. Überschüssige, zynisch gesprochen, Geschwister werden angeblich in einen Kryptoschlaf versetzt. Deswegen versteckt Großvater Terence seine 7 Enkelinnen über Jahre in einer Wohnung. Bis zu diesem Tag. Von morgen an wird jede von euch an dem Tag das Haus verlassen, der ihren Namen trägt. Jede trägt draußen nun das gleiche Outfit, aber die 7 Mädchen, später Frauen, laufen ständig Gefahr, entdeckt zu werden. Egal wo ihr seid, egal was ihr macht, ihr dürft keinem Menschen sagen, dass ihr Geschwister habt. Ganz wichtig. Als Monday eines Tages nicht zurückkehrt, müssen die anderen um ihre geheime Existenz bangen. Alle Schwestern werden in What Happened to Monday von Noomi Rapace gespielt. Faszinierend, wie die Schwedin unterschiedliche Charaktere erschafft. Die Kampfsportlerin, die verträumte Nerdfrau oder die Sekretärin im Anzug. Das Drehbuch fordert von Noomi Rapace allerdings in der zweiten Hälfte von What Happened to Monday weniger Charakter denn Action. Dass sie die drauf hat, bewies die Schauspielerin bereits als Lisbeth Salander in der Millennium-Trilogie. So schauen wir ihr weiter fasziniert zu, auch wenn Regisseur Tommy Wirkula seine dunkle Zukunftsvision der Action geopfert hat. What Happened to Monday von Tommy Wirkula, annehmbar. Die Welt im Dokumentarfilm Pre-Crime von Monika Hilscher und Matthias Heder dystopisch zu nennen, wäre ebenfalls untertrieben. Der Begriff Pre-Crime ist dem Science-Fiction-Film Minority Report entlehnt. Die Vorhersage zukünftiger Verbrechen erfolgt allerdings in der Realität nicht mit Hilfe menschlicher Medien, wie im Film, sondern mittels Algorithmen. Verschiedene Polizeibehörden wie in Chicago oder im britischen Kent nutzen eine Software, die sie mit riesigen Datenbanken kombinieren. Monika Hilscher und Matthias Heder sprechen in Pre-Crime mit Experten und Kritikern, mit Polizisten und Datenschützern und werfen einen verstörenden Blick auf eine Gesellschaft, in der all die Daten, die Internetgiganten wie Google oder Apple oder Facebook von uns sammeln, inzwischen an Polizeibehörden verkauft werden, wie der Film klarmacht. Das Ziel der Polizei, Profilbilder erstellen, die es angeblich möglich machen, Verbrechen vorherzusagen. Pre-Crime hinterlässt einen ziemlich sprachlos angesichts solch rasanter technologischer Eigendynamik. Notwendig, diesen Film zu schauen. Angenehm ist das nicht. Pre-Crime von Monika Hilscher und Matthias Heder, empfehlenswert. Die Welt in Happy End von Michael Haneke dystopisch zu nennen, auch das wäre untertrieben. Das Porträt einer großbürgerlichen industriellen Familie, deren Existenz den Bach runtergeht, diesen Film kann man gerne als emotionalen Actionfilm sehen. Am Anfang filmt die Tochter das Sterben ihrer Mutter und lädt die Bilder ins Netz hoch. Dann kommt sie zu Vater und Großvater und Tante. Bei denen darf sie ähnliche familiäre Minenfelder erleben, auch wenn alles noch sehr höflich daherkommt. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr euer Gezänk auf später verschieben könntet. Wäre das wohl möglich? Ja. In Happy End ist Michael Hanekes Objekt die Großbourgeoisie, deren Vertreter von Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant und Mathieu Kassovitz grandios gespielt werden in ihrer kommunikativen Verkrüppelung. Die Faszination von Liebe oder das weiße Band, den vorherigen Film von Michael Haneke, löst Happy End allerdings nicht aus. Dass Motive wie die emotionale Vergletscherung, so ein Haneke-Begriff, auch in Happy End, wie beispielsweise 1992 in Bennys Video, erneut verhandelt werden, wirkt heute notwendig, aber auch wie eine Wiederholung. Happy End von Michael Haneke, empfehlenswert.